Lektion 9, Übung L. Was ist denn das im Konferenzraum? Was im Konferenzraum? Das Ding, das Gerät, die Maschine. Das ist der neue Fotokopierer. Das glaube ich nicht. Fotokopierer sind nicht so groß. Fragen Sie doch Herrn Sternemann, der weiß es bestimmt. Oder Frau Wissmann. Frau Wissmann glaubt, das ist eine Maschine für die Kantine. Nein, die neue Maschine für die Kantine ist schon in der Kantine und nicht im Konferenzraum. Ach, da kommt ja Frau Wissmann. Die weiß immer alles. Ja, und oft weiß sie alles zu gut, also nicht gut genug. Frau Wissmann, was ist denn das Ding im Konferenzraum? Das wissen Sie doch bestimmt. Ja, natürlich weiß ich das. Aber ich weiß es nicht so genau. Ist das nicht die neue Bürola? Das glaube ich nicht, Frau Wissmann. Für eine Büromaschine ist das Ding zu groß und nicht praktisch genug. Die Maschine kann kein Mensch benutzen. Was sagen Sie da? Kein Mensch? Ja, dann ist sie für Herrn Rumpel. Ich glaube, das ist der neue Fotokopierer. Ja, der Spezialkopierer für Herrn Rumpel. Also, so viel ist klar. Ein Fotokopierer ist das nicht.